einfach hin, was es mit dir macht. Irgendwie macht es Angst, es ist trotzdem schön. Man weiß ja, was kommt, hat sich schon dran gewöhnt. Hilft ja nichts, bei aller Furcht verkriecht man sich aufs Du und durch ein Sturm. Ein Beben, der rote Faden in meinem Leben. Ein Sturm, ein Beben, der rote Faden in meinem Leben. Tick-tack, tack, tack, tack, tack, tack. Der dünne Zeiger, der meinen Takt zerhackt.